Es mir eine große Ehre, inshallah, dem Bruder, unser Bruder Abu Dujana, einzuleiten. Möge Allah Azza wa Jal ihn beschützen und segnen. Und möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen sein lassen, die das Wort hören und das Beste daraus folgen. So, ich brauche gar nicht viel dazu einzuleiten. So möge Allah Azza wa Jal inshallah uns segnen, inshallah. Barakallahu. Ist Live-Übertragung, ja, im Internet mit Soto Sol. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب يا رب يا رب إني أسألك وأنت في عليائك أن ترزقني الإخلاص في القول والعمل. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, unter euch sein zu dürfen. Und das ist eine so große Ni'ma, von Allah subhanahu wa ta'ala wieder hier unter euch sein zu dürfen. Als ich hier hingekommen bin, haben mich zwei Nachrichten erwartet. Die erste Nachricht, die ich hörte nach dem Gebet, ist, dass ein neuer Bruder unter uns ist. Dass jemand den Islam angenommen hat. Und das ist so eine große Ni'ma, möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Bruder festigen. Und ihn stärken und mit ihm den Islam stärken. Und die zweite Nachricht ist, dass eine Schwester hier war und zugehört hat und dann nach Hause oder Allahu a'lam wohin gefahren ist, im Internet, und danach gestorben ist. Und wallahi, das ist eine Lehre. Wir haben so viele Träume, so viele Pläne, aber auf einmal mit kun fayakun, mit einem Befehl den Malak al-Maut ausübt, geht das Licht aus und ist das Leben zu Ende. Wallahi, diese Momente sollten jeden wieder runterholen müssen. Das sind Momente, wallahi, die keine Wörter, yani, wo keine Wörter ausreichen würden, um einen Herz zu treffen, wie so ein Moment. Oder ein Herz zu berühren, wie so ein Moment. Und ich erinnerte mich, als ich diese Geschichte jetzt gerade gehört habe, vor circa 2 Wochen, als ich meine Geschwister zur Schule gefahren habe und meine Eltern vom Flughafen abholen wollte, auf der Hinfahrt, das war um 8 Uhr morgens auch, in einem islamischen Land, fahre ich meine Geschwister zur Schule. Auf einmal auf dem Weg sehe ich, wie 6 Menschen auf dem Boden liegen in einem Unfall. Solche Momente, liebe Geschwister, müssen uns zum Nachdenken bringen. Sie holen jeden, sie müssten jeden, der etwas Leben in seinem Herzen hat, zurückholen müssen. Egal wie reich der ist, egal wie viel Macht er besitzt, egal was er ist oder was er von sich denkt, wer er ist, dein Ende hat Allah subhanahu wa ta'ala festgesetzt und festgeschrieben. Und wenn Malak al-Maut kommt, dann ist la mafar. Du kannst nicht abhauen. Du kannst nicht wegrennen. Das sind jetzt 2 Sachen, die ich selbst miterleben durfte in einer kurzen Zeit. Und für diese Sache müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein. Einer wird neu geboren, der eine kehrt zu Allah zurück. Allahu Akbar. Und ich hoffe und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass dies ein gutes Ende und ein gutes Zeichen für ein gutes Ende ist, für diese Schwester ist. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن لا يجعله حفرة من حفر النار. Denkt nach, liebe Geschwister. Denkt nach. Rechnet mit euch ab, bevor es zu spät ist. Wallahi, jeder, wenn er dann vorbeifährt, dann denkt er an diesen Moment. Ich habe direkt nachgedacht, subhanallah, diese 6 Menschen, die da lagen, die, als sie morgens aufgestanden sind, sie sind zur Arbeit gefahren. Haben vielleicht Frau und Kinder zu Hause gelassen und haben gesagt, bis gleich, bis zum Mittagessen. Oder die Mutter zu Hause gelassen. Oder. Genauso wie ich auch, genauso wie du auch. Du fährst morgens raus, bismillah, gehst los. Mit der festen Absicht, dass du zurückkommen wirst. Subhanallah. Als ob das eine natürliche Sache ist. Yani, als ob du einen Vertrag hättest, dass du zurückkommst. Dabei ist dein Zurückkommen genauso unsicher, wie dass du, als ob du stirbst. Sogar, dass du stirbst, ist eher wahrscheinlicher, als dass du zurückkommst. Aber das Problem, was wir haben, ist, wir haben nicht auf der Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala Acht gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Lasst euch nicht, sinngemäß, lasst euch nicht betrügen und verführen. Denn diese Dunya, إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Mata'ul Ghurur, ein trügerischer Genuss. Für wen? Diese Warnung, liebe Geschwister, Mata'ul Ghurur, egal für wen, hast du wenig oder viel, selbst wenn du viel hast, Mata'ul Ghurur. Lass dich nicht reinlegen. Das ist keine sichere Sache. Guckt mal, vor einigen Tagen in Ägypten, in Port Said. Leute gehen Fußball gucken. Freuen sich, oh komm, wir gehen alle Freunde zusammen und wir gehen jetzt anfeuern und wir freuen uns und sie haben bestimmt geschrien und gehüpft, als Tore gefallen sind und hast du gesehen, wie schön das Tor war und so weiter und so fort. Minuten später, mehr als 70 Leute tot. Was meint ihr, wie viele Mütter am Warten waren? Wie viele Frauen am Warten waren? Wie viele Kinder auf ihre Eltern warten? Sie sind rausgegangen, nicht zurückgekommen. Und deswegen der Unterschied, liebe Geschwister, zwischen jemand, der clever ist und jemand, der dumm ist, ist, dass der jemand, der morgens rausgeht, schon gebetet hat. Als er aufgestanden ist, Dua gemacht hat, Wudu gemacht hat, gebetet hat, etwas Koran gelesen hat, Adhkar al-Sabah gemacht hat und dann Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Am besten auch noch, wenn er in der Moschee Fajr gebetet hat, fahuwa fi dhimmatillah, dann ist er im Schutz von Allah. Stellt euch vor, macht einen Vergleich zwischen jemand, der so seinen Tag angefangen hat und der dann stirbt und zwischen jemand, der einfach aufgestanden ist, sein Gesicht gewaschen hat und losgegangen ist, um nach der Dunya zu rennen. Halal ist das, was seine Hand erreichen kann. Und Haram ist nur das, was er nicht erreichen kann. Ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied, Wallah. Und deswegen sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht umsonst: Kafa bil mauti wa'idha. Kafa bil mauti wa'idha. Der Tod reicht als Ermahnung. Aber das Problem ist, dass wir vor dem Tod rennen. Die Menschen heutzutage, die meisten Muslime heutzutage, wenn jemand über den Tod spricht, sagen sie, lass uns doch in Ruhe. Mach uns doch nicht den Abend kaputt. Du bringst nur schlechte Laune. Lass uns doch leben. Und. Dabei die Sahaba, ridwanullahi alaihim, haben sich getroffen und der eine sagt zu dem anderen, ermahne mich, erinnere mich mit dem Tod. Sie haben sozusagen Termine vereinbart, um sich zu ermahnen damit, um zu den Tod zu gedenken. Und deswegen sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht umsonst, أكثروا من ذكر هذه اللذات. Denn liebe Geschwister, wer den Tod immer gedenkt und immer vor Augen hat, der kann nicht viel sündigen. Das ist eine normale Reaktion dafür. Genauso, wenn jemand nur über eine Sache spricht, nur eine Sache im Kopf hat, nur Geld im Kopf hat, jemand redet nur über Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, nur über Geld. Dann siehst du, dass dieserjenige nur danach rennt. Der eine redet nur über Autos, dann siehst du ihn irgendwann mal mit einem Auto. Irgendwann mal, der wird ein Auto haben. Egal auf welche Art. Und so weiter und so fort. Und jemand, der über den Tod spricht und den Tod immer gedenkt und vor Augen hat und auf die Ratschläge des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, der den sagt, der den warnt vor dieser Dunya. Dunya heißt nicht, viele Geschwister verstehen die Sache falsch. Dunya heißt nicht, dass du nicht leben darfst. Du darfst leben. Du darfst schöne Kleider tragen. Du darfst ein schönes Auto fahren. Du darfst eine schöne Frau haben. Du darfst Geld haben. Und das ist ein Punkt, was sehr, sehr viele Geschwister leider falsch verstehen. Die Großen der Sahaba, Ridwanullah alayhim, liest in den Sir, in die Biografien von ihnen, sie waren alle reiche Leute. Sie waren alle Händler. Sie haben alle gearbeitet, sie hatten alle Geld. Aber der Unterschied zwischen uns und ihnen war, dass sie das Geld in ihrer Hand hatten und genutzt haben für Akhira. Und wir haben das Geld hier drin, ganz tief, in einem Tresor. Hier drin. Das ist der Unterschied. Die Ratschläge des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Kun fi dunya ka annaka gharib. Allahu Akbar. Wenn man sich diese Ratschläge und diese Wörter vor allem, die eine Offenbarung sind, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht einfach so spricht, sondern hier hinter jedem Wort steckt wirklich eine Lektion, eine Lehre für die Umma, ein Ratschlag für dein Leben, ein Ratschlag, was dir Erfolg bringt in Dunya und in Akhira, ein Ratschlag, der dich vor dem Verdammnis in Dunya und Akhira schützt. Kun fi dunya ka annaka gharib. Eine Zusammenfassung, die dir dein Leben als Muslim, komplettes Leben als Muslim zusammenfasst. Sei in der Dunya wie ein Fremder. Jemand, der fremd ist, verwurzelt er sich? Jemand, der so lebt, als ob er in jedem Moment weiterziehen würde, wird er viel tragen, viel einkaufen, mobilieren, vor allem teuer mobilieren, seinen Sitz, in dem der jeden Moment weiterziehen würde? Nein. Sei wie ein Fremder oder jemand, der auf Durchreise ist. Und so haben die Sahaba radiallahu anhu gelebt. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gibt seinen Besitz, seine ganze Familie, sich selbst für Allah subhanahu wa ta'ala, stellt alles für Allah und seinen Propheten zur Verfügung. Umar radiallahu anhu ardah genauso. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Sabbaq al-Khair. Sobald der Ruf kam, Uthman ist da radiallahu anhu ardah. Und deswegen kommt dann auch dieser schöne Stempel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dieser schöne Siegel, dieser schöne Orden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt: Uthman verliert nicht nach heute. Ihm schadet nichts, was er tut nach heute. Sinngemäß. Einfach so ist Abu Bakr und Umar und die Sahaba radiallahu alaihim die besten Menschen nach dem Propheten. Einfach so. Einfach so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Abu Bakr: Jeder, der uns was Gutes getan hat, haben wir wieder zurückgezahlt. Außer Abu Bakr radiallahu anhu ardah, das hat Allah übernommen. Einfach so. Wallahi, liebe Geschwister, vor allem diese Sache mit Besitz und Geld und Dunya, wenn wir die nicht aus unserem Herzen rausbekommen, haben wir einen sehr, sehr großen Problem. Ich sage immer wieder, in jeder Hinsicht, warum kommt der Islam auch nicht so schnell voran? Ein großer Problem ist das Geld. Ein großer Problem ist, dass die Muslime nicht verstanden haben zu opfern. Auch in der Dawa. Die Muslime, selbst die in der Dawa tätig sind, verstehen die Dawa so, dass alles fertig sein muss. Auto muss fertiggestellt werden für den Da'ia. Saal muss fertiggestellt werden für den Da'ia. Geld, Lohn für jeden Monat, dicke Lohn. Alles muss fertiggestellt werden für den Da'ia. Und der Da'ia kommt einfach so und setzt sich hin. So war das. So war nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ist nicht die Da'wa der Anbiya. Und so eine Da'wa wird nie im Leben ihre Früchte geben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hungerte bei Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam, opferte bei Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam, nahm Leid auf sich auf bei Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam, kämpfte fi sabilillah bei Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam, obwohl er bei Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam mit einem Handzeichen. Hätten die Sahaba alles liegen gelassen für ihn bei Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam und hätten sich für ihn geopfert bei Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam. Er könnte zu Hause bleiben und sagen, weißt du was, Abu Bakr, geh mal mit ein paar Tausend raus und du machst das. Oder Umar, geh du Badr, in der Schlacht von Badr, ich bleib hier heute. Oder geh du in der Schlacht von Uhud, ich mach Dua für euch. Nein. Und deswegen ist er unser Vorbild bei Abi Huwami sallallahu alaihi wasallam. Und das muss wirklich in unseren Köpfen rein, liebe Geschwister. Solange wir nicht verstanden haben, Opfer, die Opferbereitschaft für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wird diese Flagge nicht hochwehen. Und ich wiederhole immer wieder das Wort von Sheikh Hassan Ayyub alayhi rahmatullah. Er sagt, Kullu ahli millah. Jeder Anhänger einer Religion opfern für ihre Religion oder gehören ihrer Religion an und arbeiten für diese Religion, damit sie nach vorne bringen. Außer leider die Mehrheit der Muslime. Sie gehören sich den Islam an und schaden den Islam. Das ist die Tatsache, die leider wehtut. Das ist die Realität, die wir ändern müssen. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert nicht die Lage eines Volkes, erst wenn sie sich ändern. Und das Ändern kommt nicht von irgendwo, liebe Geschwister. Das Ändern kommt von der Basis. Wir müssen das Verständnis ändern der Menschen. Wir müssen die Aqida erneuern, dass die Aqida eine Basis ist. Wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, er hat die Sahaba nichts versprochen. Die Sahaba kamen immer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn al-Mubaya, der Eid gesprochen wurde, hat Nabi sallallahu alaihi wasallam niemals, bringt mir einen Beweis aus Sunnah, hat Nabi sallallahu alaihi wasallam niemals gesagt, Abu Bakr, morgen wenn wir, obwohl Allah ihm das versprochen hat, und er weiß es, wenn wir die Macht haben, bekommst du die Hälfte von Medina. Und Omar, du bekommst drei Viertel. Und Uthman, du bekommst 100 Frauen. Und der andere bekommt 1000 Kamele. Hat Nabi sallallahu alaihi wasallam nie gemacht. Das, was er ihnen versprochen hat, ist was? Al-Jannah. Direkt Verbindung mit oben. Deswegen waren die Sahaba Menschen aus Fleisch und Blut, die auf dem Boden gelaufen sind, aber ihre Herzen sind beim Arsch von Rahman. Und deswegen kann man dann auch verstehen, wenn ein Sahabi radiallahu anhu ardah vor der Schlacht steht und guckt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, wer hier reingeht und getötet wird, der hat das Paradies sicher. Dann guckt der Sahabi radiallahu anhu ardah, guckt sich die Datteln an und sagt, Bachin, Bachin. Bachin, Bachin. Auf Arabisch, yani, so erniedrigend. Wir können sagen, boah, bin ich dumm. Wenn ich noch meine Zeit verschwende, indem ich noch diese Datteln kaue, und das Paradies wartet da auf mich. Das sind Leute, die verstanden haben, Sari'u, Sari'u, wetteilt, ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawatu wal-ard, u'iddat lil-muttaqin. Guck mal. Sari'u, wetteilt, wohin? Ila Jannah, Paradies. Die Breite ist wie die Breite zwischen Sama und Ard. Himmel und Erde. Wurde vorbereitet für wen? Lil Muttaqin. Jetzt kommt die Beschreibung. Die erste Beschreibung, erste Zeichen. الذين ينفقون في السراء والضراء. Diejenigen, die spenden, wenn Klemme ist und wenn Freiheit ist. في السراء والضراء. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Erreicht die Stufe des Birrs. Birr. Wie? Frömmigkeit. Frömmigkeit. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bis ihr spendet und gibt von dem, was euch am liebsten ist. Nicht den Rest. Wenn ich das nicht mehr brauche, wie die meisten, leider sehr viele Muslime, Alhamdulillah, ist eine gute Tat. Aber sehr viele Muslime, wenn Spende zu Spenden aufgerufen wird, in arme Länder, dann sehen viele das als Chance, um ihre Altkleider loszuwerden. Wir hatten das in unserer Moschee aufgerufen dazu, und dann holen Altkleider, die schon, wo Schimmel schon drauf ist, dann bringt er dir schnell dahin. Ah, Alhamdulillah, hab ich los, da krieg ich noch ein paar Hasanat mit. Noch so zugetan, habe ich gutes Geschäft getan. Kann ich, brauche ich nicht zu entsorgen, muss ich kein Geld bezahlen und noch Hasanat. Nein, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Ich wollte eigentlich nicht über dieses Thema sprechen, aber الكلام. Nein. Das eine Wort zieht das andere und wir sind jetzt hier gelandet. Aber das ist auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist für uns. Vor allem, wir sehen ja die Notlagen bei unseren Geschwistern überall auf der Welt. Überall, wo du hinschaust, Leid und Trauer, vor allem in den Ländern der Muslime. Und deswegen, inshallah ta'ala, ist es nicht verkehrt, mal dieses Thema anzusprechen. Deswegen, liebe Geschwister, gedenkt den Tod und bereitet euch vor für den Tod mit guten Taten. Und einer der besten Taten ist, zu spenden. Fi sabilillah, subhanahu wa ta'ala. Und vor allem, um überall die Geschwister auf der Welt zu helfen. Wallahi, liebe Geschwister, man braucht kein spezielles Land zu nennen, weil überall, wo du hinguckst, ist Leid. Und viele sagen, ja, warum sagt ihr nicht, helft die Menschen? Wir haben unser Problem. Ist unser Problem, wir haben überall ist Leid bei den Muslimen. Und dann soll ich mich noch um andere kümmern. Kümmern wir uns erstmal um unsere Probleme. Und das heißt nicht, dass der Islam nicht andere, Andersgläubige auch hilft. Der Islam, diese Leute, die uns sowas vorwerfen, das sind die größten Lügner. Denn der Islam ist die Religion, die alle Menschen befreit hat, die alle Menschen geholfen hat, die gerecht ist zu allen Menschen. Und das hat auch, Alhamdulillah, das ist nicht einfach nur so gesagt, sondern die Geschichte beweist das. Unter welcher Herrschaft haben die Menschen weltweit in Frieden zusammengelebt? Unter welcher Herrschaft kommt ein Jude und verklagt den Kalifen der Muslime bei dem Richter? Unter welcher Herrschaft? Unter welcher Herrschaft wird dem Christen das Recht gegeben, indem ein Muslim gepeitscht wird, weil dem Christen Unrecht getan wurde? Unter welcher Herrschaft? Deswegen sollen diese Menschen aufhören, die Menschen anzulügen und immer Hass zu schüren und dann andere Leute mit ihren Krankheiten zu bewerfen. Alhamdulillah, wir haben, unsere Religion ist so klar und deutlich wie die Sonne. Und wir brauchen keinen, der sie uns erklärt von diesen Leuten. Weil unsere Religion basiert, wir nehmen unsere Religion von ihrer reinsten Quelle, die ist der Koran und die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba und die Salaf al-Salih haben uns das auch vorgelebt und haben uns gezeigt, wie wir die Welt führen können. Nur wir müssen bi'idhnillah ta'ala zu diesen zwei Fundamenten zurückkehren und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala schon seinen Teil der Abmachung bi'idhnillah ta'ala erfüllen. Das Thema, worüber ich sprechen möchte, inshallah ta'ala, ist auch von großer Bedeutung und Wichtigkeit, vor allem jetzt in unserer Situation, wo sehr, sehr viele durcheinander sind. Wir sehen die Situation in den arabischen Ländern. Alhamdulillah, die Tyrannen fallen einer nach dem anderen. Und die Leute der Wahrheit, Allah subhanahu wa ta'ala hebt sie hervor. Und die Lügner werden als Lügner enttarnt. Alhamdulillah, liyamiz Allahu al-khabitha min al-tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala durchsiebt jetzt, um das Gute vom Schlechten zu zeigen. Und walitastabina sabilul mujrimin. Der Weg der Mujrimin wird auch klar und man sieht, wo die Mujrimin und ihre Hinterleute klar und deutlich zu erkennen sind. In solchen Momenten müssen wir, liebe Geschwister, über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen und das ist Istiqama. Istiqama, das arabische Wort, bedeutet sinngemäß Al-Mudawama. Al-Mudawama, yani die Beständigkeit auf was? Ala fi'l al-ma'mur. Die Beständigkeit, das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat und sich fernzuhalten von das, was Allah subhanahu wa ta'ala yani befohlen hat, sich fernzuhalten. Eine kleine Zusammenfassung von der Bedeutung von das Wort Listiqama. Gibt es auch andere Bedeutungen, zum Beispiel sagt Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda, Listiqama alla tushrika billahi shay'an, dass du Allah subhanahu wa ta'ala niemanden beigesellst. Und Umar radiallahu anhu arda sagt Listiqama an tastaqima ala al-amri wal-nahi, dass du dich an die Pflichten hältst und dass du von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, fern bleibst. وَلَا تَرُوغَ رَوَغَانَ الثَّعْلَبْ, und dass du nicht die, wie nennt man das, Rawagan, die Tricks vom Fuchs anwendest. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht heute so, morgen so. Weil der Fuchs ist bekannt dafür, dass er trickst und schleicht. Ist ein linkes Tier und das sollst du nicht sein. Das bedeutet, dass man Thabat, Standhaftigkeit auf diesem Weg. Und das zeigt auch die Wichtigkeit dieser Sache, zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Wort Istiqama in verschiedenen Arten und Weisen im Koran, Allahu A'lam, ich habe nachgeguckt, circa über 30 Mal oder 40 Mal erwähnt hat. In verschiedenen Situationen. Zum Beispiel das Sirat al-Mustaqim, au Fastaqim, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim und in verschiedenen Versionen. Mehrere Male. Wir nehmen jetzt inshallah ta'ala einen Vers als Basis für unseren Vortrag. Und dieser Vers fängt mit einem Befehl zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir gelernt haben, die Befehlsform zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeutet, und beinhaltet den Befehl auch zu wem? Zu seiner Umma, für uns. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاسْتَقِمْ فَاسْتَقِمْ فَاسْتَقِمْ bedeutet, halt dich an den richtigen Weg fest. Oder bitte Allah subhanahu wa ta'ala dir zu helfen, dich an diesem richtigen Weg zu lassen. Und deswegen mindestens, wie viel Mal beten wir am Tag? 5 Mal die Pflichtgebete. Einmal 4? 17 Mal. Mashallah, du bist Taschenrechner. Mindestens 17 Mal am Tag, was machen wir? Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala. Um was? Uns den richtigen Weg zu leiten. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Und hier zeigt sich, wer wie betet. Ob derjenige, der betet, einfach so, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahu Akbar. Oder ob der sich, ob der das beinhaltet, yani durchzieht und auch sich darüber Gedanken macht, was er da sagt. Indem er sagt, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dass er Allah subhanahu wa ta'ala bittet, ihn den richtigen Weg zu leiten. Weil ohne der Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala wirst du diesen richtigen Weg nicht finden. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Allah beschreibt ihn. Der Weg derer an'amta alayhim. Was bedeutet an'amta auf Deutsch? Damit Güte über dir. Güte was? Der Weg derjenigen, der den, über die du deine Güte Gnade erwiesen hast. Ja. Nein. Der Weg derjenigen, deren du Gnade erwiesen hast. صراط الذين أنعمت عليهم. Und jetzt kommen die, die Hassprediger wieder. Warum? Verbietet den Koran. Nein, sagt nicht zu den Ungläubigen, das könnt ihr nicht sagen. Das ist nicht von uns. Verbietet den Koran. Oder glaubt ihr nicht an den Koran? Die Leute, die sich Muslime nennen. Und so etwas sagen, Wallahi, sollten sich was schämen. Weil entweder haben sie den Koran nicht verstanden, oder sie beten nicht, oder sie wissen nicht, was sie da lesen, wenn sie beten. Mindestens 17 Mal am Tag sagst du, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Und dann kommst du und fällst deinen Brüdern in den Rücken, die den Islam verkünden, die die Menschen vor der Hölle retten wollen, und sagst denen heuchlerisch, ja, das sind Fundamentalisten. Warum? Ja, weil sie sagen, ihr werdet ungläubig. A'udhu billah. A'udhu billah. Das zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht den richtigen Weg geleitet hat. Das ist das Verständnis. Koran. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sag ich das? المغضوب عليهم sind wer? Alle Mufassirin sind die Juden. وَلَا الضَّالِينَ die Christen. Was soll ich machen? Soll ich dich anlügen? Ist das besser? Soll ich ein Heuchler sein? Ist das besser? Oder soll ich dir lieber das sagen, dass das so ist? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala von die Ehrlichkeit erkennt in deinem Herzen, dann wird er dich zum richtigen Weg leiten. Und das ist unser Problem. Unser Problem, unser großes Problem ist die Heuchler, die uns in den Rücken fallen. Das große Problem sind nicht die Kuffar. Wenn die Kuffar in Ruhe gelassen werden und die Medien nicht hetzen würden und die Leute manipuliert werden, dann würdest du ganz normal mit diesen Leuten reden. Und es gibt keinen Zwang in unserer Religion. Und wir wissen, dass nicht alle Leute den Islam annehmen werden. Das wissen wir. Obwohl wir es hoffen und wollen und wünschen. Aber wir wissen es. Aber es ist kein Problem, dir zu sagen, hör mal zu, wenn ich sehe, dass du da vorne, wenn du da weiterläufst, du wirst da runterfallen und dich verbrennen und sterben, dass ich dich warne. Aber لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Ich habe es nicht in meiner Hand. Wenn ich es in meiner Hand hätte, würde ich. Aber wir haben es nicht in unserer Hand. Selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte es nicht in seiner Hand, dass sein Onkel Muslim wurde. Aber das Problem sind unsere Heuchler und die Hetze, die gegen den Islam geschürt wird. Weil sie wissen, dass dieser Islam, die Stärke des Islams beinhaltet sich hier drin. Holt er sich von hier drinnen. Wallahi al-Azim, ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala selbst nicht den Schutz dieses Buches übernommen hätte, dann hättet ihr gesehen, wie der Islam heute wäre. Dann wäre der Islam heute, in 2012, würde keiner mehr über den Islam sprechen. So bekämpft wird der Islam. Keiner. Guckt euch mal an, subhanallah. Die Türkei. Wurde der Islam dort nicht bekämpft? Sie haben versucht, den Muslimen in der Türkei den Islam zu entreißen. Aber sie haben es nicht geschafft. Die Balkanländer, Bosnien, Albanien, Kosovo, Kroatien, Serbien, sie haben es nicht geschafft. Und so weiter und so fort. Das zeigt, dass der Islam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn den Schutz nicht selbst übernommen hätte, dann wäre der Islam weg. Und dann wären wir heute auch keine Muslime. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Heutzutage, Alhamdulillah, schließen sich diese Religion Leute an, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Ihre eigenen Kinder. Und sie sind diejenigen, Alhamdulillah, die den Islam nach vorne bringen. Die Botschaft weitertragen. Alhamdulillah. Warum? Ist das durch mich oder durch irgendjemand anders? Nein. Denkt ihr, weil jemand gut sprechen kann, wird jemand Muslim? Wallahi, nein. Das ist die Rechtleitung und das ist dieses Buch. Wir haben so viele Proben gemacht, dass wir gesehen haben, Leute, die man kennt, man redet Jahre mit denen. Jahre. Und der ist immer noch er. Und sagt, ja, ja, Islam, ja, ja, ist, ja, ja. Und wenn er dann den Koran in die Hand bekommt, guckt mal dann auf seine Reaktion, wenn er dann gelesen hat. Heute, gestern erzählt mir der Bruder Ibrahim, Abu Naji, sagt bei der Druckerei, bei der er dieses schöne Buch hier druckt, den Koran, er hat dort gesprochen, mit den Leuten dort, er sagt, da waren so viele Muslime bei ihm, die schon was gedruckt haben. Und keiner hat mit ihm Da'wah gemacht. Subhanallah. Leute, die bei ihm sogar islamische Bücher gedruckt haben. Und keiner hat mit ihm Da'wah gemacht. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der Tijara macht, der nur Tijara sieht, und zwischen jemandem, der wirklich als Hemm und als Sorge die Da'wah trägt. Ich frage mich, yani, mashallah, ich habe ein paar Videos gesehen im Internet und so weiter und so fort. Und ich habe auch Brüder sind zu mir gekommen, die diese Sorge tragen. Der sagt, ich will Korane haben. Ich will sie verteilen. Es muss kein riesen Infostand sein. Jeder in seinem Bereich. Der eine kann Infostand machen, der andere gibt ihn in die Hand, der andere, hallo, guten Tag. Und fängt ein Gespräch an, hat einen im Auto. Es ergeben sich Situationen. Der eine Bruder fährt mit Mitfahrgelegenheit und spricht mit dem einen. Und so ergibt sich ein Gespräch. Deswegen sollte so ein Buch eigentlich immer sollst du immer Reserve haben. Immer dabei. Ich habe gesagt, Wallahi, diese Idee mit Koran ist für mich persönlich die beste Dawa-Idee überhaupt. Die beste Dawa-Idee überhaupt. Und das ist ein Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil warum? Manchen Leuten gefalle ich nicht. Nein, Abu Dujana, ach, der ist, hat keine Ahnung, hat kein Wissen. Der schreit und der gefällt mir nicht. Hat lange Haare, langen Bart. Allah. Der eine sagt, Pierre Vogel gefällt mir nicht. Der schreit, obwohl das ein lieber Bruder ist. Und der andere sagt, Abu Usama gefällt mir nicht. Der hat auch eine komische Mütze im An. Und so weiter und so. Aber Koran, was willst du sagen? Weißt du, wisst ihr, das Beste daran ist, dass uns Muslime das vereint. Wir hatten so viel Stress in der Dawah. Der andere sagt, nein, mein Verein ist besser. Der andere sagt, nein, meiner ist besser. Der andere sagt, nee, der sieht schöner aus. Der eine sagt, du hast keine Ahnung. Aber Koran kannst du nicht sagen. Ach ja, das ist Koran, Kalamullah. Und trotz all dem gibt es immer noch Fitna-Leute, die immer noch Fitna machen. Das ist nicht auszuschließen. Das ist nicht auszuschließen. Das ist immer so. Es gibt Leute, die haben eine Krankheit. Die nennt sich, sobald sie Erfolg sehen bei jemandem in der Dauer, müssen sie irgendwie den Salz in der Suppe oder das Haar in der Suppe suchen. Das ist normal. Muss. So hier, das ist Koran. Ungefähre Übersetzung des Korans. Ist das von Ibrahim Abu Naji? Hat er das selber mit der Hand geschrieben? Nein. Abu Dujan? Nein. Pierre Vogel? Nein. Okay. Gib das weiter. Wenn der Muslim wird, dann kann er sich aussuchen, wo er die Wahrheit sieht. Die folgt er. Und das ist wirklich das Schöne daran. Das ist eine große Nehme und eine große Freude zu sehen, dass zumindest da die meisten Brüder wieder zusammengekommen sind bei dieser Sache. Das ist wirklich, wenn es nur diese Hasana gibt, dann ist das eine ausreichende Hasana bei dieser Sache. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala dieses Projekt segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala dadurch reichlich Menschen zum Islam recht leiten. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ. Fastaqim, wie wir gesagt haben, ist eine Befehlsform. Halt dich an dem Weg fest. As-Sirat al-Mustaqim. Worum wir Allah subhanahu wa ta'ala mindestens 17 Mal am Tag bitten. Wie? Einfach so, yani nach meiner Lust und Laune, Istiqama so. So wie ich es mir aussuche, so wie ich mir denke, heute mal so, morgen so. Nein. Kama umirt. Wir haben gerade gesagt, die Befehlsform ging zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So wie es dir befohlen wurde. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. Und diejenigen, die mit dir bereut haben und لَا تَطْغَوْا. Tughyan kommt von übertreiben. Die Grenzen überschreiten. Allgemein. وَمَنْ تَابَ ist ein Zeichen dafür, dass man sündigt. Und deswegen sagen die Gelehrten, die Hindernisse, die einen Gläubigen hindern, den richtigen Weg zu folgen, sind zwei. Die Sünden, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ تَابَ وَلَا تَطْغَوْا الْبِدَعَ. Die Erneuerung. Und das sind die schlimmsten Sachen. Sünden, das heißt, halt dich von Sünden fest, so viel du kannst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und halt dich von den Erneuerungen fest, so viel du kannst, bist du auf dem richtigen Weg. Und das ist genau das Gegenteil von Kama Umirt. Weil so wie es dir befohlen wurde, ist, wie es Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat und die Sahaba radhiyallahu anhum. Heutzutage leben wir in einem Moment von was, wo wir, was wird heutzutage gemacht bei uns? Gibt es viele Partys jetzt in den Vereinen und den arabischen Ländern, muslimischen Ländern, Al-Maulid. Jetzt leben sie alle den Propheten. Jetzt kommen alle raus und aha, wir lieben den Propheten. Einmal im Jahr lebt ihr den Propheten, was für eine Schande. Feiern den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billah. A'udhu billah. Und subhanallah, bevor ich kam, ich hatte heute Morgen etwas zu tun. Und dann, als ich dann wieder zurück war, habe ich im Internet geguckt, auf einer arabischen Internetseite. Und dann sehe ich auf einer marokkanischen, und dann sehe ich, wie die da am Feiern sind. Mashallah, jetzt sind die alle religiös. Vorher sind die am Saufen, am Trinken und am Tanzen und jetzt aber sind sie religiös. Ja, warum? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Wir lieben den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und die haben das so riesengroß gemacht, dass alle aus den verschiedensten Ländern der Welt. Und da war ein Dal, das Allah in Yahdiya, der war auch stolz, hat sie präsentiert. Da war eine aus, weiß ich nicht, eine Frau, aus Indonesien oder China, weiß ich nicht. Und die andere kommt aus Frankreich und die andere aus Pakistan und sagte, ja, guck mal, aus allen Ländern kommen sie hin, um den Propheten mit dem Sheikh. Allahu Akbar, MashaAllah. Und dann hat er noch einen geholt, aus Kuwait, ein Sheikh. Sagt der Doktor, was sagst du dazu, dass du hier feiern kommst und was sagst du dazu, dass die Wahhabiten das bekämpfen? Und wie siehst du den Sufismus im Khalij? Ist er am Kommen oder wie? Sagt er, ja, MashaAllah, ich war früher selber ein Salafi, aber Allah hat mich recht geleitet. Miskin. Hat mich recht geleitet zum Sufismus, zum Tanzen und zum Hüpfen. Und dann sagt er, inshallah, das Sufismus, inshallah ta'ala, ist am Kommen, auch bei uns. A'udhu billah, sagt inshallah ta'ala, freu dich nicht zu früh, das wird bei Allah ta'ala nicht passieren. Yani diese Menschen, und dann das, was mich dann traurig gemacht hat und im selben Moment auch ein bisschen sauer, ist dieses Leute yani reinlegen, indem er sagt, Sufismus basiert auf Al-Kitab und Sunna. Allahu Akbar, das ist das beste Wort. Dann bringt uns doch einen Beweis von Al-Kitab und Sunna und wir hüpfen morgen mit euch. Dass Rasul sallallahu alaihi wasallam seinen Geburtstag gefeiert hat. Gibt es, damit ihr, ich fasse das kurz zusammen, liebe Geschwister, damit die Leute euch nicht reinlegen. Gibt es, hat Rasul sallallahu alaihi wasallam etwas ausgelassen, was wichtig ist für unseren Dien und für unseren Dunya, das er uns nicht gesagt hat? Gibt es etwas? Nein. Wenn es was geben würde, würde es heißen, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Und dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betrogen hat bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Unsere Religion ist vollkommen. Die braucht nicht irgend so einen Kranken, der die Leute ausnimmt und reinlegt und vor sich hüpfen lässt. Ein Sheikh von denen in Marokko, Wallahi al-Azim, Wallahi. Ich habe gesehen, wie die ihn besuchen. Der liegt auf so einem großen Bett Der liegt so, alt, liegt so da und der ist zugedeckt mit Decken und die kommen zu den Reihen. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eine schwangere Frau, die da liegt. Sheikh. Und das, was wirklich krass ist, ist, wie weit sie die Leute verdummen. Ich kann es nicht anders vergleichen als jemand, der unter Drogen ist. Weil jemand, der klar denkt, wird sowas nicht machen, liebe Geschwister. Jemand, der klar denkt, du gehst zu einem hin und in meisten Fällen, die haben gar keine Ahnung, diese Leute. Die Schuyuch von Sophia, die haben keine Ahnung, die meisten Fällen. Die meisten, wie sehen sie aus? Sie tun sich irgendwie Tücher drüber und sagen, erzählt ihnen irgendwas und sagt ihnen, ja, ich habe im Traum gesehen, dass ich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam kazzab, a'udhu billah, dass Rasul sallallahu alaihi wa sallam so einen im Traum trifft. Und manche von ihnen sagen, ja, ich habe Allah gesehen und so weiter und so weiter. Und dann kommen sie und nehmen sie den Leuten das Geld. Kommt dieser Miskin, dieser kranke Miskin, leider Miskin, und sagt, ja, ich habe Probleme. Ich habe Probleme, sagt er, ja, du musst das und das machen. Und dann macht er dies und das und dann sagt er, hast du gesehen? Ist doch klar, ist doch besser geworden. Ums Kind ist, wie jemand wirklich, wie nennt man das auch, was die da machen hier mit Hypnose, genau. Genau, sowas. Das ist sowas, sowas ähnliches. Aber jemand, der logisch denkt, wird sowas nicht machen. Und dann diese ganzen Schirk-Sachen, der sagt, guck mal, du musst hier am, sag noch, du musst hier bei Darih Fulan und Fulan, am Grab von dem und dem, musst du eine Ziege holen. Kein Schaf, ein Ziege. Wenn du Schaf holst, dann geht nicht. Und der andere will aber Schafe haben, der steht nicht auf Ziegen. Und der andere auf Kühe. Und der andere will Bar, der will nichts, der will selber vielleicht ein Auto haben, der will jetzt keine. Ziegen und Schafe waren früher. In Marokko stehen die dicksten Autos bei sowas. Die dicksten Autos, wenn die Autos, S-Klassen, BMWs, die dicksten Autos stehen bei solchen Leuten. Wenn die so diese, ihre Partys da haben. Dawa. Und deswegen, ich warne die Shabab vor diesem Gift. Weil die Sachen, die nehmen dich vom Islam weg. Wenn du glaubst, dass dieser Sheikh dir nutzen kann oder dir schaden kann, das ist Schirk. Der andere ist krank, sagt er, geht zu dem. Der ist spezialisiert für Krebs. Der andere ist spezialisiert für Kinder geben. Als ob sie Praxen aufhaben. A'udhu billah. Und jetzt diese Sache mit dem Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sagen wir, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wie wir schon gerade gesagt haben, wenn das wirklich von Religion wäre, warum hat er das nicht gemacht? Okay, sagen sie, ja, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wollte das nicht für sich selbst machen. Okay. Gibt es jemanden, der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mehr liebt als Abu Bakr? Guck mal, wie Abu Bakr genau war. Die ganze Fitna nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und ihr wisst, dass der Staat in einem Wandel ist. Und der Schwachpunkt ist dieser Knickpunkt. Führer stirbt, muss neuer Führer kommen. Alle wollen Al-Madina zerstören. Und weil er genau ist, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat Usama, den Jaysh von Usama ibn Zayd radiallahu anhu, musste rausgehen, sagte er, Wallahi, der muss rausgehen. Ich kann nicht einen Befehl von Rasul sallallahu alaihi wa sallam zurückgeben. Der Rasul sallallahu alaihi wa sallam schon rausgegeben hat, kann ich nicht wieder zurücknehmen. Warum hat Abu Bakr keinen Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefeiert?